Die Getreuen des Kaisers. Am Abend des 11. Juni 1621, 9 Jahre nach des Kaisers Tod, begab sich der Anton Brauser, der einstmals Narr, später Ofenheizer auf der Prager Burg gewesen war und sich nunmehr den vertrauten Freund der verewigten Majestät nannte, auf seinen gewohnten Weg, der ihn von seiner Behausung auf dem Ratschin über winkelige Treppen, durch Torbogen, Durchlässe und steile Gässchen in eines der Kleinseitner Wirtshäuser führte, in denen er seine Späße an den Mann zu bringen und auf Kosten anderer eine Mahlzeit einzunehmen pflegte, denn sein eigenes Geld gab er nur ungern aus. Seine Wahl war diesmal auf das Wirtshaus zum Silbernen Hecht gefallen, das auf der Insel Kampa lag. Denn hier war er schon einige Wochen lang nicht gewesen. Auch behandelte der Hechtwirt, der als 16-jähriger Küchenjunge in der Prager Burg gewesen war, ihn, den kaiserlichen Ofenheizer, mit besonderer Hochachtung. Seit der Schlacht am Weißen Berg, in der sich das Schicksal Böhmens entschieden hatte, war ein halbes Jahr vergangen. Und in dieser Zeitspanne war allerlei geschehen. Die böhmischen Stände hatten ihre verbrieften alten Rechte und Freiheiten verloren. Der letzte böhmische König, den man den Winterkönig nannte, war auf der Flucht und in der Prager Burg residierte ein kaiserlicher Kommissär. Um den Besitz der Kirchen, die man den Protestanten und den böhmischen Brüdern weggenommen hatte, stritten sich jetzt die Jesuiten mit den Dominikanern und den Augustinern. Die protestantischen Prediger hatte man des Landes verwiesen. Wer an dem Aufruhr von 1618 teilgenommen hatte, ja, wer auch nur im Verdacht stand, ihn gutgeheißen oder die Rebellen begünstigt zu haben, wurde eingekerkert. Und wenn er mit dem Leben davon kam, so verfiel doch sein Hab und Gut dem Fiskus. So verarmten alte Geschlechter und Namen verschwanden aus der Geschichte Böhmens. Andere Namen waren bestimmt, im Gedächtnis des Volkes weiterzuleben. So die Namen der 27 Personen des Herrn, Ritter und Bürgerstandes, die in den frühen Morgenstunden eben dieses Tages des 11. Juni 1621 auf dem Altstädter Ring als Hochverräter hingerichtet worden waren. Unter ihnen befanden sich der Führer des protestantischen Adels, Graf Schlick, ein Deutscher, das Haupt der böhmischen Brüder, Herr Wenzel Budowetz auf Budo, der aus seinem brandenburgischen Asyl nach Böhmen zurückgekehrt war, um, wie er sagte, seine Heimat jetzt, da sie in Not sei, nicht im Stiche zu lassen, Dr. Jesenius, der berühmte Arzt und Anatom, der als erster in Böhmen öffentlich einen Leichnam seziert hatte, und der Präsident der böhmischen Hofkammer, Christoph Harrand, Herr auf Politz, der in seiner Jugend die Länder der Levante bereist und über seine Abenteuer in Ägypten, Palästina und Arabien ein zweibändiges Werk in böhmischer Sprache verfasst hatte. Angst, Beklemmung und Niedergeschlagenheit sprachen aus den Gesichtern der Menschen, denen der Brauser auf seinem Weg begegnete. Dies aber schien ihm seine Aussicht, eine Mahlzeit zu erlangen, eher zu vermehren als zu vermindern. Er kannte die Menschen. Er wusste, dass an solch einem Tag keiner gern alleine blieb. Viele wollten die Meinung anderer Leute hören, die sie für besser unterrichtet hielten, viele die eigene zur Geltung bringen. Jeder erwartete vom anderen ein wenig Trost, Zuspruch und Ermutigung. Und so zog es sie alle in die Wirtsstuben. Freilich, die Zeiten waren schlecht. 3 Jahre schon währte der Krieg, und an einen baldigen Friedensschluss glaubte niemand. Handel und Wandel stockten, die Märkte blieben unbeschickt, die Teuerung nahm zu, das Geld verlor seinen Wert. Man konnte für 2 Gulden nicht das bekommen, was man zu Kaiser Rudolfs Zeiten mit einem 1/2 Gulden bezahlt hatte. Man fragte sich, wohin das noch führen solle. Doch dem Brauser gelang es jetzt, bisweilen leichter als zuvor, sich mit der Erzählung erlebter oder erfundener Geschichten, die Rudolf II., seinen Hof und sein Gesinde zum Gegenstand hatten, eine Mahlzeit oder die Butter aufs Brot zu verdienen. denn die Prager Bürger ließen sich gerne von den vergangenen Zeiten berichten, da die gegenwärtigen so betrüblich, so düster und so beängstigend waren. In der Schankstube des Silbernen Hechten wurde, als der Brauser eintrat, von nichts anderem als von den Hinrichtungen, die an diesem Morgen vollzogen worden waren, gesprochen. Der Gerichtsdiener Johann Kokrda, der die Nacht hindurch auf dem Altstädter Ring ausgeharrt hatte, um sich unter den Zuschauern einen guten Platz zu sichern, hatte seine große Stunde. Ohne sich von Fragen und Zwischenrufen beirren zu lassen, berichtete er der Reihe nach, was er gehört und gesehen hatte. Die ganze Nacht über habe man bei Fackelschein an dem Gerüst gearbeitet, und des Morgens sei es nach all dem Hämmern und Pochen furchterregend dagestanden. 4 Ellen hoch, 20 Ellen im Geviert und alles, auch der Richtblock, mit schwarzem Tuch überzogen. Für die Behörden, die Geistlichkeit und den Adel seien Tribünen errichtet worden. Das gemeine Volk habe dicht gedrängt den Platz und die umliegenden Gassen gefüllt. 300 Hellebardiere und 400 Reiter von des Obristen Waldstein- oder Wallenstein-Regimentern hätten die Ruhe und Ordnung aufrechterhalten. Fliegende Händler hätten den Wartenden, soweit man zu ihnen gelangen konnte, Wurst, Käse, Bier und Schnaps verkauft. Dann seien unter dem Wirbel der Trommeln einer nach dem anderen, ihrer Rangordnung entsprechend, die Verurteilten herbeigeführt worden. Als erster, wie es sich gehörte, der Graf Schlick. Er sei in schwarzem Sammet gekleidet gewesen, habe ein Büchlein in der Hand gehalten und eine gelassene Miene zur Schau getragen. Als sein Kopf fiel, habe eine Frau in der Menge »Du heiliger Märtyrer« gerufen. Bis hinauf zu den Tribünen habe man es gehört, und die waldsteinschen Reiter hätten versucht, zu ihr zu gelangen, um sie festzunehmen. Da seien etliche Leute niedergestürzt und einer sei von Pferdehufen zu Tode getroffen worden. Die Frau aber habe sich in Sicherheit gebracht. Als dann die Ruhe wiederhergestellt war, habe der Herr von Budowetz das Schafott bestiegen, von keinem Priester begleitet, denn der Trost und Beistand eines calvinistischen Priesters sei ihm nicht bewilligt worden. Und die Begleitung eines katholischen habe er verschmäht. Er habe die Zuschauer auf dem Platz mit Freundlichkeit gegrüßt, zum Abschied mit der Hand gewinkt und dem Henker einiges Geld gereicht. Und die Leute unten hätten ihm zugerufen, »Lebe wohl, Wenzel, lass dir's droben gut gehen auf der ganzen Linie.« Dieses »auf der ganzen Linie« hätte ihm Freude bereitet, meinten die Leute. Es sei nämlich eines seiner Lieblingsworte gewesen. Das Evangelium hochhalten auf der ganzen Linie, dem Teufel widerstehen auf der ganzen Linie, dergleichen hatte man oft von ihm gehört. Als dritter sei Herr Dionys von Tschernin auf Chudenitz an die Reihe gekommen. Während er die Stufen des Gerüstes hinaufstieg, habe sein Bruder Hermann, der unter den adeligen Zuschauern seinen Platz hatte, sich von diesem erhoben und die Tribüne verlassen. Dabei habe er sich geschneuzt oder sich vielleicht die Augen gewischt. Er, der Kokrda, habe das von seinem Platze aus nicht mit Sicherheit unterscheiden können. Auf all dies hörte der Brauser nicht, es war ihm nicht wichtig, ihm ging es um eine Mahlzeit. Prüfend zog er den Geruch der Speisen durch die Nase. Sein Blick fiel auf eine Schüssel mit Blutwurst, Kraut und Knödeln, die einem der Gäste soeben aufgetischt worden war. Von dem Duft dieses Gerichtes angezogen, trat er an den Tisch und erkannte hinter der Schüssel seinen Freund und Wirtshauskumpan, den Sattlermeister Wotruba. »Da seid ihr ja, lasstet euch nur schmecken«, begrüßte er ihn mit der Herablassung, die er als ehemaliger Hofbediensteter der übrigen Menschheit schuldig zu sein vermeinte. »Nicht jedem geht es in diesen Zeiten so gut, aber ein Hundsfott wäre es euch missgönnt, wie der Adam Sternberg seiner verewigten Majestät Oberststallmeister immer gesagt hat.« Der Wortrubar, der den Mund voll hatte, gab ihm mit der Hand ein Zeichen, er solle stille sein, sich setzen und dem Kockel da zuhören. Der Kockel da berichtete, dass einer der Verurteilten, der Herr Saruba auf Djar, sich geweigert habe, um sein Leben, das ihm geschenkt werden sollte, zu bitten, und dass er dann gleich den anderen den Tod durch Henkers Hand erlitten habe. »Verschluckt euch nur nicht«, sagte indessen der Brauser zum Wortruba. »An einer Blutwurst mit Kraut und Knödeln ist schon manch einer erstickt. Ich weiß nicht, ob es ein schöner Tod ist. Wenn ihr heruntergebracht habt, was euch in der Kehle steckt, dann sagt mir, wer hierzulande den Regen am frühesten merkt. Das ist eine Frage, die ich dereinst seiner Majestät dem verewigten Kaiser vorgelegt habe. Er konnte es mir nicht sagen, der gute Herr. Und so musste er mir 2 Taler bezahlen. Strengt also euren Verstand an. Vielleicht findet ihr es heraus. Wenn nicht, euch mache ich's billiger. Euch soll es nur eine Kanne Bier kosten. Gilt der Handel?« Der Wortruba überlegte, wo bei dieser Sache ein Vorteil für ihn heraussähe. Er fand ihn in dem erhebenden Gedanken, dass ihm und seiner Majestät die gleiche Frage vorgelegt worden sei. Der Kokruda hatte indessen seinen Bericht beendet. Er verabschiedete sich, indem er etliche Hände schüttelte und bald wiederzukommen versprach, und ging dann, um in einem anderen Wirtshaus eine neue Zuhörerschaft um sich zu versammeln. »Nun«, mahnte der Brauser den Wortruba, »gilt der Handel. Ich erwarte eure Resolution und Antwort, wie der verewigte Kaiser zu seinem geheimen Rat, dem Hegelmüller, immer gesagt hat.« »Hegelmüller? Wer spricht da vom Hegelmüller?« kam vom Nachbartisch eine Stimme. »Bei meiner Seele, es ist der Brauser. Lass dich ansehen, Mensch. Wie viele Jahre ist es her, dass ich dein plattnäsiges Diebsgesicht zuletzt gesehen habe?« »Herr«, sagte der Brauser mit Würde zu dem Mann am Nachbartisch, »wählt eure Worte mit mehr Vorsicht, ich kenne euch nicht.« »Wie?« rief der Mann verwundert und belustigt. »Du kennst den Swatek nicht, dem du, weiß Gott, wie oft zugesehen hast, wie er seiner Majestät zur Ader ließ, die Haare kräuselte, den Bart schor? Den Swatek kennst du nicht, du Kohlenstaubschlucker?« »Der Swatek, der Barbier«, sagte der Brauser, und unsägliche Geringschätzung klang in seiner Stimme. Denn in seiner Erinnerung hatte er nur mit den Großen der Prager Burg Umgangs gepflogen, mit dem Obersthofmeister etwa, dem Oberstkämmerer, dem Oberstjägermeister und den geheimen Räten. »Der Pfaffe, der geschoren ist, der merkt den Regen als erster«, sagte der Wortruba, der bis dahin angestrengt nachgedacht hatte. Aber niemand zollte ihm die erwartete Anerkennung. »Den Swatek kennst du nicht, du Kellerassel?« rief der Barbier des verstorbenen Kaisers. »Den Swatek, der dir oft genug den Buckel mit Salbe eingerieben hat, wenn es seine Majestät, unser allergnädigster Herr, für gut befunden hatte, ihn dir zu zerbläuen?« »Seine Majestät, der verewigte Herr Kaiser, hat höchst selbst und eigenhändig«, vernahm man die in Devotion ersterbende Stimme des Wortruba. »Das ist infam gelogen«, protestierte der Brauser in ehrlicher Entrüstung. »Seine Majestät, mein allergnädigster Herr, ist mir jederzeit mit Achtung begegnet, hat mir auch oftmals seine Zuneigung bezeigt und meine Dienste zu schätzen gewusst.« »Achtung? Zuneigung? Deine was? Dienste?« lachte der Barbier. »Da halte mich einer, dass ich nicht hinfalle.« »Dessen habe ich Zeugnis«, erklärte der Brauser. »Jawohl, auf dem Buckel«, meinte der Barbier. Dem Brauser schien es an der Zeit zu sein, dieser Unterhaltung, die seiner Reputation bei den Kleinseitner Bürgern nicht förderlich sein konnte, ein Ende zu machen und sich um die Kanne Bier zu bekümmern, die er von dem Sattlermeister zu erlangen hoffte. »Zwei stehen immer zusammen, sind einander aber Spinnefeind«, wandte er sich, als wäre der Barbier nicht mehr vorhanden, an den Wortruba. »Wer sind die beiden? Könnt ihr mir's sagen?« »Der Stock und dein Buckel, das ist doch klar«, gab ihm, ehe noch der Wortrober den Mund aufmachen konnte, der Barbier zur Antwort, der genau wusste, was gemeint war, nämlich das Ja und das Aber. »Schert euch fort«, fuhr der Brauser ihn empört an. »Ich habe keine Gemeinschaft mit euch. Gesellt euch zu euresgleichen und mich lasst zufrieden.« »Na, na, Brauser, werd nicht gleich zornig«, suchte ihn der Barbier zu beschwichtigen. »Du wirst dir heute Abend meine Gesellschaft schon gefallen lassen müssen. Bist du nicht auch hergekommen, um den alten Červenka wiederzusehen?« »Ich? Den Červenka? Welchen Červenka?« fragte der Brauser. »Unseren Červenka«, gab ihm der Barbier Bescheid. »Hat er dir nicht auch Nachricht geschickt, dass er heute Abend im Silbernen Hechten anzutreffen sei? Er hat sich, scheint es, ein wenig verspätet, aber nein, da ist er ja.« Zwei Männer waren in die Schankstube getreten, und der Brauser erkannte sie, obgleich es 9 Jahre her war, dass er sie zum letzten Mal gesehen hatte. Der eine von den beiden, der etwas gebückt an einem Krückstock gehende alte Herr, dem das schüttere weiße Haar in die Stirne fiel, war der Červenka, des verstorbenen Kaisers zweiter Kammerdiener. Und der andere, der etwas schäbig gekleidete mit der Hakennase, war der Kasparek, der Jahre hindurch des Kaisers Lautenspieler gewesen war. Der Brauser stand auf, um sie zu begrüßen. Zuvor aber suchte er sich seiner Kanne Bier zu versichern. »Denkt also scharf nach«, sagte er, bevor er ihn verließ, zu dem Sattlermeister Wortruber. »Zwei stehen beieinander, sind einander aber Spinnefeind. Wer sind die beiden?« »Bei meiner Seele, ich kenne sie nicht«, versicherte ihm der Wortruber, der nicht mehr an das Rätselraten dachte. »Hier, im Silbernen Hechten, habe ich sie noch nie gesehen. Aber frag doch den Wirt. Der scheint sie zu kennen. Er tanzt mit 100 Kratzfüßen um sie herum.« »Da bin ich also«, sagte der alte Červenka, während er die Suppe auslöffelte, die der Wirt vorhin hingestellt hatte. »Und es war gar nicht leicht für mich, hierher zu kommen. Meine Tochter, die, bei der ich lebe, und ihr Mann, der Franta, die wollten mich nicht fortlassen. Die hatten es sich in den Kopf gesetzt, es könnte mir etwas zustoßen auf diese Reise. Bleib, wo du bist, Alter, sagten sie. In der Welt herumzufahren, das ist nichts mehr für dich. Denk nicht immer an die Vergangenheit. Was gewesen ist, ist gewesen. Denk lieber daran, dass wir dich bei der Gartenarbeit brauchen. Heut hast du die Raupen von den Kohlköpfen zu lesen. Willst du dich vielleicht davor drücken? Aber ich ließ sie reden, und die Raupen ließ ich gute Tage haben. Und da bin ich nun. Freilich, ich hätte diese ganze beschwerliche Reise von Benneschau nach Prag vergeblich unternommen, wenn mir nicht seine Exzellenz, der Graf Nostitz, dem ich mein Anliegen submissest vortrug, ein Plätzchen ganz oben auf der Tribüne eingeräumt hätte. In Erinnerung an die Zeiten, da wir oben auf der Burg täglich aneinander vorbeipassierten, ich mit meinem »Küss die Hände, Euer Gnaden« und er mit einer Frage nach seiner Majestät gelaunt sein und befinden oder auch nur mit einem »Guten Morgen, Červenka«, wenn er es eilig hatte. Um es also kurz zu machen, den Platz oben auf der Tribüne hatte ich, und so habe ich also wirklich mit diesen meinen Augen den Kopf des Dr. Jesenius in des Henkers Händen gesehen, wie es mir mein allergnädigster Herr, der Kaiser, in seinen letzten Stunden vorausgesagt hat.« Und er wandte sich an den Wirt, der neben ihm stand und neugierig zugehört hatte. »Pass auf! Nach der Suppe einen Olmützer Käse, einen Rettich, eine Brotschnitte und eine halbe Kanne Warmbier.« »Seine Majestät, der verewigte Kaiser«, begann der Wirt, der, wenn er aufgeregt war, einen kurzen Atem bekam, »hat euch, wie es die Zigeuner auf den Jahrmärkten tun, wirklich und wahrhaftig«, er holte tief Atem, »aus der Hand die Zukunft vorausgesagt?« »Eine Brotschnitte, habe ich gesagt, dazu einen Rettich, Käse und eine halbe Kanne Warmbier. Das ist alles, und jetzt eil dich«, fertigte ihn der Kammerdiener des verstorbenen Kaisers ab. »Der Herr Červenka erkennt mich nicht«, sagte der Wirt gekränkt. »Ich bin doch der Wondra.« »Was für ein Wondra bist du?« fragte der Kammerdiener. Der Wanderer, der unten in der Küche den Pfeffer stieß, erklärte ihm der Wirt. Und manchmal ließ man mich auch an den Bratenwender. Ich habe den Herrn Czerwenka, er holte tief Atem, oft gesehen, wenn der Herr Czerwenka zu uns kam, um zu sehen, ob die Suppe für seine Majestät nach der Vorschrift zubereitet wurde. Er holte wiederum Atem. Meist war es Hühnerbrühe. So, dieser Wanderer bist du also, sagte der Czerwenka. »Schön, dass du jetzt da bist. Lässt man dich hier auch Pfeffer stoßen und den Braten wenden?« Der Wirt trat einen Schritt zurück und beschrieb mit seinem Arm einen weiten Bogen, um auszudrücken, wie groß sein Herrschaftsbereich sei und dass er über die große und die kleine Schankstube, den Garten, die Küche, die Geschirr- und Vorratskammer und über den Weinkeller zu gebieten hatte. »Hier«, sagte er aufgeregt und stolz, »mache ich alles. Ich habe den Hecht im vorigen Jahr von meinem Vater übernommen.« »Wenn du also hier alles machst, dann bring mir jetzt, was ich angeschafft habe«, bedeutete ihn der Czerwenka, der in ihm nicht den Wirt und Kleinseitner Bürger, sondern nur den Küchenjungen von einstmals sah. »Aber rasch, oder man wird dir Beine machen.« »Lauf, lauf«, raunte der Brauser dem verdutzten Wirt zu. »Ich kenne ihn, er hat's nicht gern, wenn man ihn warten lässt.« »Die Gabe der Prophetie habe ich bei seiner Majestät niemals wahrgenommen«, äußerte sich jetzt der Barbier Svatek, der über diesen Gegenstand eine ganze Weile nachgedacht hatte. Um die Wahrheit zu sagen, oftmals hatte er sogar Mühe, sich in der Gegenwart zurechtzufinden, der arme Herr. »Wann hat er dir denn das gesagt, das mit dem Kopf des Dr. Jesenius? War es vor oder nach der Zeit, in der wir drei, die wir hier zusammensitzen, die Geschäfte des Königreiches führten?« Etliche Leute an den Nachbartischen, die diese Worte gehört hatten, steckten flüsternd die Köpfe zusammen oder tauschten Blicke miteinander. Den Lautenspieler Kasparek verdroß dies. »Du kannst auch deinen Mund nicht halten«, wies er den Barbier zurecht. »Du weißt, dass ich solche Reden nicht gerne höre, zumal jetzt, wo denen, die einst groß und mächtig waren, die Köpfe so locker auf den Schultern sitzen.« »Richtig, richtig. Das, was ich immer gesagt habe«, ließ sich der Brauser vernehmen, und dabei fuhr er sich mit der Hand rings um den Hals, als wäre er nicht sicher, ob sein Kopf noch dort säße.